In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lag Yucatan in tiefem kolonialem Schlaf. Die Verwaltung der spanischen Krone war unter den Habsburgern nach dem Prinzip der indirekten Herrschaft verfahren. Die indianischen Gemeinden, Repúblicas de Indios genannt, blieben autonom. Kommunale Verwaltung, niedere Gerichtsbarkeit, die Kontrolle der Tributabgaben und der Arbeitsleistungen lagen in Händen der lokalen Batab, spanisch Gobernadores, und die alltäglichen Riten des katholischen Kults, abgesehen von den Sakramenten, verrichteten die Maestros Cantores, geistliche Führer der Maya. Für die gewöhnlichen Bauern der Repúblicas de Indios waren die Zulop, die Fremden, eine ferne Welt und griffen in die Ordnung nicht ein. Wohl oder übel hatte hingenommen zu werden, dass neben den traditionellen Verpflichtungen für die Fremden Tribut und Arbeitsleistungen zusätzlich erbracht werden mussten, ohne dafür entschädigt zu werden. Die Bücher des Chilambalam, eine Art historischer Aufzeichnungen der Maya, enthalten wiederholt Prophezeiungen, es handle sich bei den Tributen an die Spanier um eine Entschädigung für die von den Maya bei der Eroberung verursachten Kriege. In einer bestimmten Frist würde diese Entschädigung abbezahlt sein, wonach keine weitere Forderung mehr erhoben würde und was kassiert worden war, in gleicher Weise vergolten. Das Buch des Chilambalam von Chumayel. Da war eine Übereinkunft mit den Fremden. Als wäre es eine Zahlung für die Kriegshandlungen mit den Fremden und für den Aufenthalt der Leute hier in den Dörfern. Da kamen Kriegsführer in den Dörfern auf. Es war wie eine Rückzahlung dafür. Dieses Jahr, denn es ist das 60., müssen wir sie veranlassen, unseren Tribut aufzuheben. Wenn überhaupt eine Übereinkunft da ist, gibt es ein Ende. Dann wäre Übereinstimmung zwischen uns und den Fremden. Wenn es aber nicht so ist, wird es für uns einen großen Krieg geben. 1610 in Tikash und 1761 in Kistail hatte es lokal begrenzte Unruhen gegeben. Sie wurden von den Spaniern mit militärischem Einsatz schnell und drastisch zerschlagen. Das können Missverständnisse gewesen sein. In Tikash waren es eindeutig Auseinandersetzungen zwischen zwei rivalisierenden Gruppen der Maya-Elite und in Kistail bei der Revolte des Jacinto Uc, der sich den Namen Canek nach den letzten Regenten der Izar des Petén am See von Tayasal gab, kann sehr wohl sein, dass es gar nicht um eine vordergründige Verschwörung gegen die Weißen ging, sondern interne Differenzen der Maya sich im Hintergrund verbergen. Einige Zeit zuvor nämlich hatten Priester der Izar von Chichen nichts Besseres zu tun gehabt, als eine Reform des Maya-Kalenders zu beschließen und 1752 den neuen Kalender in Valladolid inauguriert. Sie wollten damit die eigene Zählung definitiv mit dem christlichen Kalender in Übereinstimmung bringen. Ein Katun würde in Zukunft nicht mehr aus 20 Tun, sondern aus 24 christlichen Jahren bestehen. Der Katun-Zyklus nicht mehr 13, sondern 24 Katun umfassen. Damit gelang es allerdings diesen Priestern, deren Amt nur bis zum Ende des Zyklus im Jahre 1797 bestanden hätte, dieses Amt bis zum Jahre 2088 zu halten. Bei betroffenen Konkurrenten mag dieses Verfahren auf einigen Widerstand gestoßen sein. Im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts kommen für das koloniale Yucatan mit den vom aufgeklärten Absolutismus inspirierten Reformen der Bourbonenmonarchie die ersten einschneidenden Veränderungen. Die Autonomie der indianischen Gemeinden bleibt der Form nach zunächst gewahrt. Doch den lokalen Batab wurden an Ort und Stelle spanische Verwaltungsbeamte an die Seite gesetzt, denen sie nun direkt verantwortlich waren und die ihrerseits direkt die Kontrolle der Tribute, Arbeitsleistungen und aller Einkünfte der Gemeinde übernahmen. Diese recht beträchtlichen Bienes de Comunidad hatten bis dahin der Gemeindeverwaltung gedient, die eigenen Kosten zu decken, Ausgaben für größere kommunale Projekte zu bestreiten und vor allem die Finanzierung aufwendiger zeremonieller Festlichkeiten zu ermöglichen. Jetzt werden diese Einnahmen der Gemeinde an den königlichen Schatz abgeführt, um die Indianer, wie es heißt, vor der ihnen eigenen Verschwendungssucht zu schützen. Die Summen sprechen für sich. Vom Anbeginn der Kolonialverwaltung bis 1777, also in weit über 200 Jahren, hatten sich für die Krone insgesamt nur 4.086 Pesos angesammelt. Unter der Bürokratie der Bourbonen wurden in nicht einmal 40 Jahren über eine halbe Million Pesos abgeschöpft. In einem analogen Verfahren vereinnahmte die Kirche den Besitz der Cofradías, jener Bruderschaften der indianischen Gemeinden, deren Mitglieder bestimmte Ämter auszuüben und bestimmte Feste zu veranstalten und zu finanzieren hatten. Diese Maßnahme, ebenfalls mit der Begründung, verhindern zu wollen, dass die Indianer ihres Eigentums verlustig gehen könnten. Was in der Praxis durch den Verkauf von Land der Cofradías geschah, um den Erlös in Pfandbriefen anzulegen. Der Maya-Elite wurde in kurzer Zeit die ökonomische Grundlage ihrer religiös-politischen Rolle im Gemeinwesen entzogen. Sie konnten zwar ihre Ämter weiterbehalten, aber sahen sich zunehmend der Mittel beraubt, ihre kostspieligen Verpflichtungen und damit als Maya ihre Funktion innerhalb der Gesellschaft adäquat zu erfüllen. Schenkten die Bourbonen Yucatan die Handelsfreiheit mit dem Mutterland und den Kolonien. Die weißen Großgrundbesitzer stellten sich fortschreitend auf agrarische Exportprodukte um. Die ersten Haciendas entstanden und dehnten sich mit ihren großen Plantagen aus. Sie brauchten weiteres Land und die Hacendados kauften und nutzten jede Chance aus. Die bot sich am einfachsten bei indianischem Land. Von der Kirche kriegten sie, was den Cofradías gehörte. Die größte Chance war 1812, die zweijährige Episode revolutionärer Gesetzgebung der spanischen Cortes. Zum ersten Mal erhielten die Indianer ihre volle Gleichberechtigung und Freiheit als Bürger. Die nun diskriminierend gewordene Institution der Republicas de Indios wurde abgeschafft. Frei gewählte Stadträte übernahmen die kommunale Verwaltung. In der Praxis waren das ausnahmslos Ladinos, deren dringendstes Interesse war, indianisches Gemeindeland an die Hacendados zu veräußern. Nur die Rückkehr des reaktionären Ferdinand auf den spanischen Thron rettete die Maya-Gemeinden in Yucatan vor dem totalen Ausverkauf. Dies aber war alles nur ein Vorspiel, verglichen mit den Folgen liberaler Gesetzgebung nach der Unabhängigkeit von Spanien. Nancy M. Ferris, Maya Society under Colonial Rule, The Collective Enterprise of Survival. Oberflächlich betrachtet konnte nichts in schärferem Kontrast zum absolutistischen Monarchismus der Bourbonenmonarchie stehen, als die liberale Reaktion ihrer republikanischen Nachfolge. Aber hinter diesem offensichtlichen Gegensatz verbirgt sich ein gemeinsamer Zug von Staatsaktivismus und ein beiden eigenes konsequentes Vorgehen, insbesondere gegen jedes korporative Privileg. Von der Krone angesehen als Behinderung zentralistischer königlicher Macht, von den Liberalen als Behinderung individueller Freiheit und Gleichheit und von beiden als Behinderung materiellen Fortschritts und staatlicher Solvenz. Yucatan musste seine Unabhängigkeit nicht erkämpfen. 1821 legte der spanische Gouverneur freiwillig sein Amt nieder. 3 Jahre später hatte das Land eine republikanische Verfassung. Ein zweites Mal wurden die Indianer zu freien und gleichberechtigten Mitbürgern erklärt. Allerdings umsichtiger als zuvor von den Cortes, mit der ausdrücklichen Einschränkung, dass davon in keinem Fall das landesübliche Gewohnheitsrecht berührt werde, nämlich das Verhältnis zwischen Herr und Knecht.